Peter Wanderer, willkommen zur 35. Ausgabe des Greifenklau Podcast. Heute mit Florian Anhalt und Greifenklauer. Jawohl. Und zwar nochmal zum Thema Mauern. Quasi Mauern römisch 2. Richtig. Ja, genau. Wir haben es vorhin überraschend schnell geschafft, die Mauern-Episode online zu bringen. Und wollen jetzt nochmal von dir hören, was du denn zum Thema Dungeon sagst. Also verspürst du auch eine Faszination für Mega-Dungeons oder für Dungeons oder hast du schon welche bespielt? Weniger. Also weniger im eigentlichen Rollenspielbereich. Dungeons bespielt habe ich in den ganzen Computer-Rollenspielen. Ja. Da ist es einfach, da ist Dungeon gleich Levelaufbau und da gibt es gute Dungeons und es gibt schlechte Dungeons. Ja. Und es gibt Spiele wie Skyrim, wo eigentlich von vornherein klar ist, es gibt einen Eingang, man kann sich da irgendwo durchwurschteln. Manchmal gibt es auch eine Abzweigung, aber das fast so gut wie nie bei den kleineren Dungeons. Und wenn man dann beim Boss angelangt ist, gibt es vom Boss immer einen Rückweg, der einen fast... Kürzer ist. Ja, der einen dann runterspringen lässt und dann landet man fast wieder auf der Eingangstür. Damit man nicht wieder durch das ganze Dungeon zurücklaufen muss. Ja gut, das ist dann... Ja. Also ich habe ja Dragon Age durchgespielt und ich muss sagen, das ging mir tatsächlich auf den Sack. Also die Dungeons sahen total toll aus, aber waren alle extrem linear. Hast du Dragon Age 1 oder 2 gespielt? 1. Dann ist 2 ist noch schlimmer. Also 2 ist eigentlich nur Schlauchlevel. Ja, bei Schlauchlevel, 1, genau, das ist genau das. Bei 1 hast du fast noch so ein bisschen, du kannst so ein bisschen links oder ein bisschen rechts oder solche Sachen. Ja, genau. Also ich erinnere mich an unseren Aufnahmeversuch, genau. Du hast quasi auch die Vorurteile gegen Dungeons auch gehegt. Aber du hast ja heute D&D 5 ausprobieren können. Richtig. Hat das denn wenigstens, ich glaube, ihr seid auch in einen Dungeon eingedrungen. Ja. War das denn quasi nur Kampf oder habt ihr auch dort mehr gemacht? Wir haben mehr gemacht. Das mehr bestand aus Versuchen, rechts hochzuklettern oder links hochzuklettern, bei dem jeder sich irgendwie mehr Fallschaden abgeholt hat als in den ganzen Kämpfen davor und danach. Ah, Fallschaden. Ich glaube, das könnte heute nochmal Thema werden. Richtig. So viel sei geteasert. Also es gab, wir haben halt das D&D 5 Intro-Abenteuer gespielt. Genau, das ist ja schon fast eine Mini-Kampagne. Ja, aber wir haben halt direkt am Anfang angefangen und da kommt man kommt halt in eine Räuberhöhle. Genau, ich habe es ja auch schon gespielt. Also Koboldhöhle, glaube ich. Ne? Richtig. Ja, aber ich fand, die war doch zumindest so also interessant. Es gab jetzt nicht den Schlauch. Und man hatte, also meine Intention war ja immer, ich will jetzt nicht direkt irgendwo auf deren Hauptverteidigungsstellung laufen, sondern ich will irgendwas suchen, wo ich links oder rechts hoch kann. Wurde die rausgeschwemmt? Nein. Okay. Besser gesagt, die anderen wurden rausgeschwemmt. Mein Charakter hat sich gedacht, ach so, okay. Komisch. Also hier gibt es Wasser. Wir hören Geräusche, dass sie irgendwelche Holzsachen wegkloppen. Und Goblins schreien die ganze Zeit, aktiviert die Rutsche oder lass die Rutsche los. Also denke ich mal, die werden eine Hauptverteidigungsanlage haben, die irgendwo dahin geht, wo alle Leute sind. Also ist der mein Zwerg woanders hingelaufen. Ja, sehr gut. Ich hatte folgende Taktik. Wenn man das erste Mal rausgespült hat, habe ich gedacht, das machen sie jetzt kein zweites Mal. Aber ich hatte Unrecht. Ja, und also ist in den meisten intelligenten Dungeons so, dass die Dungeons-Bewohner natürlich wissen, irgendwann kommt hier mal jemand rein und dann gibt es so quasi die Hauptzufahrt und die ist dann wahrscheinlich auch geschützt. Und dann dachte ich, naja, es gibt da so eine links, so eine Rampe, wo man hoch kann. Dabei haben wir uns aber total verschrapelt beim Hochklettern und irgendwie auch haben wir nur einen hochgeschafft und als er dann oben war, ist er schnell wieder runtergeklettert. Die zur mutmaßlich zur Brücke führte, die Rampe. Mutmaßlich. Ja, es gab irgendwo noch einen Kamin, den man hoch hätte können. Den sind wir auch hochgeklettert. Ja. Da wurde dann auch irgendwie der Endgegner aufgeschreckt, also ist man auch wieder runtergeschrapelt. Ah, okay. Also irgendwie, die Nebenwege waren es dann eigentlich nicht. Ja. Und nachdem man die meisten Charaktere sich fast totgeschraubt hatten, sind wir dann doch den Hauptweg gegangen und dann kam die Hauptverteidigungsmaßnahme. Ja. Aber meine These, dass die Faszination auch daran besteht, so eine Herausforderung zu überwinden, das würdest du jetzt danach bestätigen, oder? Ja. Ja, okay. Gut. Also Vorteil, der hinzukam, Es war jetzt nicht so ein klassisch viereckiges OSR-Dungeon mit geradeaus, Gang geht geradeaus und rechts und dann ist die Tür und dann kommt ein Raum. Und dann ist Tür, genau, war auch nicht schön. Sondern es ist halt so halboffen, höhlig. Ja, das fand Kaverne, ich, genau. Richtig. Ja, auch rechteckig kann Sinn machen, aber halt nicht überall. Richtig. Ja, genau, dein Eindruck von D&D 5? Ich habe schon jetzt die ganze Zeit nachgedacht. Ich bin noch so ein bisschen uneins. Also was halt schön ist, dass es relativ schnell geht. Der Gegner hat ja seinen Schildwert, man selber hat seinen Schildwert. Da wird dann quasi auch die Rüstung drauf gerechnet, was man irgendwie kann oder Boni oder sonst was. Das heißt, dagegen wird gewürfelt. Das heißt, ich muss nicht parieren oder sonst irgendwas, sondern ich habe einen Wert, da würfel ich gegen. Der Spielleiter kann sich alle 5 Werte von seinen Spielern aufschreiben und dann... Genau. Das ist ja, Klammer auf, auch gar nicht so groß anders wie Warhammer, wo du ja auch nicht aktiv parierst, sondern halt schwarze Würfel gibst. Aber das dauert natürlich trotzdem länger. Ja, aber da kannst du ja hier ist da ein Wurf und ein Wert. Richtig, aber bei der dritten kannst du ja aussuchen, so da und da will ich jetzt meine Parade ansetzen. Richtig, okay. Und dann ist die halt irgendwie die nächsten 5-6 Attacken wahrscheinlich deaktiviert. Also da hatte ich ein bisschen taktische Möglichkeit. Aber egal. Naja, aber also 2 Runden brauchst du zum Aufladen, aber wenn ich in der Zeit 6-mal angegriffen werde... Ach so, meinst du das, ja. Also, das geht relativ schnell und wesentlich schneller als so ein endlos DSA-Attacker-Parade-Gewürfel. Was ich ein bisschen... Das hast du jetzt übrigens gesagt, ne? Ja. Was aber mir gefehlt hat, war so, es gibt so, ich habe meine Waffe und ich habe meinen Schlag. Ja. Und das war's dann. Ja, und das andere, das ist ja halt an OSR angelegt, du schon selber festgestellt hast, das heißt, die 3-Meter-Stange musst du dir selber besorgen. Was du damit machst, musst du auch selber sagen. Richtig. Genau, also man muss da auf jeden Fall kreativ werden, wie eben auch in den klassischen D&D-Editionen, wo es ja im Prinzip noch überhaupt keine Fertigkeiten gab. Hier gibt es Fertigkeiten, ähnlich wie, aber trotzdem muss man halt doch selbst viel kreativ werden, was durchaus auch ein Reiz von OSR ist. Ja, also was mir dann aber zu einem Lächeln auf die Lippen gezaubert hat, war zum einen, dass jetzt Gewandtheit oder Dexterity auf Fernkampfwürfe angerechnet wird, so wie bei Warhammer 3. Edition. Der Schaden, meinst du? Richtig. Und, es gibt ja als Bonus quasi für die Zauber und für die Wunder, gibt es ja Zauber- und Wunderkarten, quasi so als Aktionskarten. Ja, das hat ja, also das jetzt von Warhammer 3, das hat ja D&D, glaube ich, vor Warhammer 3 gemacht, oder? Aber es gab jetzt Reaktionskarten. Ja. Karten, die man außerhalb seines Zuges als Antwort auf andere Sachen spielt. Und ich weiß nicht, ob es die vorher in D&D gab. Es gab Reaktionen, stimmt. Ich weiß nicht, ob das schon mit D&D 4 eingeführt wurde. Aber da hast du recht, genau, auch... ja. Genau, das kann durchaus... Ich habe ja neulich mir ein Zombie-Rollenspiel angeguckt. Und das war auch sehr interessant. Da hat der Autor halt angegeben, was er alles gespielt hat. Unter anderem Dragon Age... Zombie Slayers und auch Warhammer 3 und hast du genau mal gesehen, okay, das hat er davon, das hat er davon, das war eigentlich sehr, der hat auch das Beste aus den Sachen quasi sich rausgefischt und ähnlich ange... Also wie gesagt, also D&D 5... Welcome to Louisiana, im Beta-Test. Richtig, D&D 5, also ich muss sagen, was mir gefehlt hat, war, ich bin ja überhaupt nicht in diesem D&D-Setting drin. Baldur's Gate habe ich vor 20 Jahren irgendwann mal gespielt. Ja. Also irgendwie Schwertküste und Neverwinter und irgendwo waren da Begriffe im Kopf, aber irgendwie, also wäre es die gleichen Regeln gewesen und ein Warhammer-Setting, hätte ich mich halt wesentlich fester im Sattel gefühlt. Hätte ich gewusst, was kommen da für Monster, wovon werden die angeführt, womit wohnen die zusammen. Ja, das ist klar, aber ich denke mal, gerade für einen neuen Charakter ist es ja auch reizend, was Neues kennenzulernen, wenn man selber als Spieler es auch neu kennenlernt. Richtig, Lothar Matthäus nimmt sich auch bei jedem neuen Mal eine Frau, die komplett anders ist als die Frau davor. Habe ich so nicht in Erinnerung. Die Axt muss zu den Schuhen passen oder umgekehrt. Ja. Ich glaube, D&D 5 kommt zumindest dir entgegen, weil es halt nicht mehr so High Fantasy ist, sondern doch... Ja, das fand ich durchaus schick. Ja. Außerdem hatte ich einen Zwerg, einen Kleriker und ich hatte als Waffe einen Warhammer. Ich habe es auch jedes Mal wiederholt, wenn ich dran war, dass ich meinen Warhammer nehme. Das ist ja gut. Ja, gut, also du hast deinen Spaß. Gut, dann können wir jetzt zum unspaßigen Teil kommen, zum Desaabenteuer. Ich dachte, du hättest noch andere Themen. Ja, ich habe noch 2 andere Themen, die wollte ich aber hinterher einschieben. Ach so, gut. Genau. Dann wir wollen ja zum Thema Mauer. Die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ganz genau, das ist mein Motto. Genau, wir sind ja zum Thema Mauer hier. Und wir haben uns jetzt ein DSA-Abenteuer ausgesucht, das du quasi nach Warhammer 3 konvertieren möchtest. Richtig. Und da drin, so viel verraten wir vorab, muss man halt in eine Burg eindringen, also eine Mauer überwinden. Richtig. Soweit die Herleitung des Themas. Genau, es handelt sich um Der Alchemist, das E1 Einsteigerabenteuer für DSA. Hast du zu dem Kopf, wann das erschienen ist, Pi mal Daumen? Ich muss mal vorne reingucken. Hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Deshalb ist es 2002. 2002, ja. Ich habe nicht überlegt, was da so für Computerspiele erschienen sind, weil es hat unter einen Textpassage, die auf Computerspiele Bezug nimmt. Ich habe mich auch gefragt, was haben die denn eigentlich gespielt? Außer dem DSA-Computerspiel vielleicht. Aber ja. Also das Erscheinungsjahr 2002 macht es im Moment ein bisschen teurer, das Ding irgendwo bei Auktionshäusern oder Ähnlichem zu erstehen. Von den, also es ist Teil 1 der vierteiligen Spielstein-Serie und die waren ja so konzipiert, dass da so Spielleiter-Tipps drin waren, worauf man so achten soll. Oder ja. Spielleiter-Tipps aus DSA-Sicht. Ja, das ist vorweg abzufedern. Ist gut formuliert. Ich werde den einen oder anderen noch zu meinem persönlichen Amüsement vorlesen. Sehr gut. Auf jeden Fall war es als Einsteigerkampagne gedacht. Das heißt, die Abenteuer sind eigentlich auch nicht so in einem gigantischen politischen System eingebettet, sondern können so fast in jeder Epoche gespielt werden. Sie sind relativ Low Fantasy, wenn man jetzt mal diesen abgrundtief schlechten Metaplot weglässt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Ja, ja. Und wie gesagt, als PDF kann man es heute, glaube ich, immer noch im Ulysses-Shop für 10 europäische Währungseinheiten kaufen. Als ausgedruckte Version, also als damaliges Originalabenteuer, ist man fast mit 20, 30, manchmal sogar 40 Euro dabei. Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal relativ günstig irgendwo geschossen. Ja, also irgendwann hat es mal 10 Euro gekostet. Irgendwann hat es mal 10 Euro gekostet und die PDF kostet, glaube ich, auch, weiß nicht, 10, 8 Euro. Was echt so toll ist, sollte ich mal meins verkaufen. Also Alchemist, also der Alchemist, das erste, das ist noch, geht für relativ viel Geld weg. Ich habe die nämlich auch mir deswegen mal besorgt, weil ich dachte, oh ja, klingt schön low. Also Low Fantasy. Ja. Bodenständig und die, man muss auch sagen, die Cover sehen ja gut aus. Richtig. Also richtig gut, halt dieses, wie heißt das, Serpentium? Nee. Aber so ähnlich. Doch, so ähnlich. Sehr gut, dass man beinahe nicht drauf kommt. Ja, also die sind wirklich hübsch gemacht. Auch sowas wie die Information hinten finde ich total gut. Komplexität, Meister, niedrig, Spieler, niedrig, Erfahrung, Helden, Einsteiger, Anforderung, Helden, Talenteinsatz, Kampffertigkeit. Ne? Also das hat schon was. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das nach Warhammer umsetzen können. Genau. Wollen wir erstmal einen groben Abenteuerabriss geben oder möchtest du gleich mit dem ersten Kapitel einsteigen? Grober Abenteuerabriss. Also sagen wir mal vor uns, wir haben vor uns das Abenteuer der Alchemist. Dann kann ich schon mal sagen, womit man den ersten Schlag ansetzt, was man schon mal komplett abschneiden kann. Und was man komplett abschneiden kann, ist, diese Spielsteinkampagne hat so eine Art Metaplot, dass irgendwie Archon Megalon weckt aus Versehen irgendeinen Superdrachen auf. Und der Superdrache sagt irgendwas von hier, ich will die Welt auffressen, das sind alles nur Idioten. Und Archon Megalon sagt, nein, da gibt es eine Gruppe Helden, damit werde ich die beweisen, die können das alles ganz toll machen und die haben Mitgefühl und die sind empfindungsfähig gewesen. Und ich bin nicht der Erste, der den Vergleich herführt von erste Staffel Star Trek The Next Generation, als Picard und Q das erste Mal aufeinandertreten und Q sagt, hier Menschheit, die raffen es nicht und Picard sagt, du kennst mich noch nicht. Und kommt auch noch zur Gerichtsverhandlung. Richtig, es kommt zur Gerichtsverhandlung in einem postapokalyptischen Gericht. Ja. Und quasi auch die Heraushandlung mit, wo Picard sagt, hier pass mal auf, wir machen demnächst noch 6 weitere Staffeln, da werden wir dir zeigen, wie toll wir sind. Ja. Und Q gesagt hat, na, wollen wir mal sehen. Und genau so funktioniert diese Spielsteinkampagne. Das heißt, den ganzen Teil rausschmeißen. Um den Gegner noch zu bringen, aber dann stellt Q fest, dass er nicht das Picard-Außenteam sieht, sondern das Captain Kirk-Außenteam. Das Captain Kirk-Außenteam. Das heißt, wenn man doch den Plot behält und ich schicke dann meine Warhammer-Gruppe durch, dann... Ja, also dass für Warhammer dieser Megaplot nun gar nicht geht, das ist klar. Den würde ich, also das finde ich eigentlich das Schlimmste an dem Abenteuer. Man macht was für Einsteiger, sehr bodenständig und so weiter. Und dann ist die Idee, ja, wir machen im Hintergrund ein super alter Drache und ein Erzdämon sind erwacht und streiten um die Menschheit und die Abenteurer sind nur Spielsteine. Das entwertet ja auch gleich die Entscheidung der Spieler und so weiter. Also, ist eigentlich ein Megalodon-Dämon? Das wäre ein super Druide. Also relativ egal, das ist ja schlimm genug. Das in meinen Augen existiert er nicht. Darauf können wir zumindest einigen. Gut, also den Teil raustreten. Dann würde ich sagen, machen wir so einen ganz groben Abenteuerüberblick, was so passiert in Sequenz. Ja. Also Abenteuereinstieg ist, man befindet sich an Bord einer Flussbarke, die da den großen Fluss hoch und runter fährt und irgendwie Passagiere transportiert, Handelswaren und ähnliches. Während der Fahrt sind kleinere Zufallstabellen eingebaut, was also passieren kann. Einiges Ereignis ist, dass man zum Beispiel Archon Megalon am Flussrand sieht, wie er einen schon mal anschaut und quasi abschätzt. Dem Spieler bringt die Information überhaupt nichts. Oh je. Auf jeden Fall geht es dann gleich dramatisch los. Genau, dann sind es auch keine Zufallstabellen. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Das sind diese Unterpunkte, meinst du jetzt, ne? Was passieren kann? Ja, Möglichkeiten. Ja. Es ist aber schon mal interessant, dass sie nicht als Zufallstabelle gebracht hat, ja, sondern wahrscheinlich wird gesagt, such dir was aus, was dir gefällt. Richtig. Das ist aber ein gewaltiger Unterschied. Auch gerade für Einsteiger, aber gut. Das nur am Rande, das zum Umsetzen, das ist ja... Du darfst es gerne als Zufallstabelle umsetzen, da hast du schon mal etwas mehr richtig gemacht als das Abenteuer. Sehr gut. Also, ja, man ist halt an Bord dieses Schiffs unterwegs. Hat da auch irgendwie ein, zwei Charaktere an Bord beschrieben, dass man auch mit denen ein bisschen interagieren kann. Und Action geht dann los, dass man sieht, dass so ein Kind auf so einem Stück Treibholz auf dem Fluss dahin treibt und fast ertrinkt. Und dann gibt es halt hier eine Mechanik, die jetzt erstmal davon ausgeht, dass die Spieler, / Helden, natürlich das Kind irgendwie retten wollen. Da ist dann auch irgendwie so ein Chart aufgemalt, wie man irgendwie das absaufende Kind zeigt und welche Proben man ablegen muss, dass man das Wasser hinterher springt und wie man sich festhalten kann und alles. Und die Idee ist natürlich, dass am Ende des Tages das Kind gerettet wird, damit die Story weitergehen kann. Mhm. Wollen wir jetzt gleich auf den DSA-Bash gehen? Ich wollte nur fragen, könnte es sein, dass das Warhammer-Abenteuer daran scheitert? Das Warhammer-Abenteuer könnte daran scheitern, weil diese ganze Würfelwurf- und Schwimmen- und Rettenaktion ist als Spielleiterhinweis so angegeben, dass im Prinzip das Würfeln gar nicht so wichtig ist, weil das Kind wird gerettet und die Spieler werden nicht ersaufen. Ich kann dazu ein gutes Zitat vom Ende dieses Bandes bringen, zum Thema, also in dem Spielleiterteil, der passt jetzt wunderbar. Die Meisterinformation, genau, ganz hinten. Zitat. Lassen Sie sich deswegen nicht von irgendwelchen Würfelergebnissen tyrannisieren. Naja, ja, die Sache ist die, also in dem Teil, wo es um die Rettung aus dem Fluss geht, wird dem Spielleiter zum einen darauf hingewiesen, es soll ein möglichst dramatisches Ereignis sein. Ja. Gleichzeitig sollen aber quasi auch die Würfelwürfe dahin quasi gedreht werden oder das Ergebnis gedreht werden, damit das dann das rauskommt. So, und der kürzeren Vergangenheit gab es ja mehrere Erklärungen, was Dramatik im Rollenspiel ausmacht. Und Dramatik kann nicht vom Spielleiter verordnet werden. Dramatik erzeugt die Situation. Ja. Also es gibt nichts Lächerliches. Ich habe es auch schon, glaube ich, ein paar Mal versucht zu sagen, jetzt die Situation dramatisch zu beschreiben. Aber ein vorgelesener dramatischer Text ist kein Drama für einen Spieler. Richtig. Drama ist für einen Spieler, wenn er jetzt zwei Totenschädel würfelt, dann säuft er ab. Genau. So. Richtig zusammengefasst. Ja, es scheint wichtig zu sein, dass das Kind überlebt. Richtig. Weil das Kind ist der Adventure-Hook, um eine quasi weiter fortzuführen. So, nachdem das Kind gerettet wurde und keiner der Charaktere ersoffen ist. Das musst du auch wahrscheinlich nicht sprechen können oder so. Doch, also es ist verängstigt, man kann irgendwie Charisma-Proben machen, um es halt irgendwie sich mit dem anzufreunden. Also so richtig in Schwung kommt es nicht und man erfährt vom Kind, glaube ich, auch am Anfang nicht alles. Ja. Man kann sich aber halt irgendwie zusammenreimen, dass es irgendwie auf der Flucht war. Und von der Idee her will man natürlich das kann quasi nach hinten verfolgen, um rauszufinden, wo das überhaupt alles herkommt. Mhm. Genau. Jetzt erstmal weiter in Handlung oder gleich umsetzen auf Warhammer? Können wir eigentlich hier schon auf Warhammer umsetzen? Ja. Also man kann Also erst meine Version, ja. Dann deine Anmerkung. Ich hätte schon mal einen, ja, gut. Also der Ort der Handlung ist der Fluss, da nehmen wir den Reik, da haben wir x-tausend Boote, die darauf rumfahren. Kann ich von mir aus auch als Teil des Tod auf dem Reichsabenteuer einbauen. Ja, da ist ja auch Gottfried schon ein paar Mal rumgefahren. Einmal. Das Schiff ist gleich untergegangen. Also. Richtig, das war Tod auf dem Reik. 1.0. Ja, also Ort der Handlung Imperium. Dann, es gibt auch, wenn wir später zum Hauptort der Handlung kommen, genug. Also die Warhammer-Welt an sich ist ja, die Orte und Burgen liegen so weit auseinander, dass dazwischen tausend Sachen passieren können. Ja. Auch 10 Jahre keiner vorbeikommt und nachprüft, ob die noch alle Taro sind. Das heißt, das kann man durchaus da verorten. Irgendwelche Zwischenereignisse auf dem Fluss. Es gibt diverse Zwischenereignisse, die ich mir noch zum Beispiel aus Tod auf dem Reich ziehen könnte. Oder ich glaube auch aus dem Abenteuer Ein Sturm zieht auf. Auch die Idee, wenn man mit dem Boot fährt, was alles mit dem Boot passieren kann. Das kann man 1:1 portieren. So, die Rettungsaktion von dem Kind. Es gibt bei Warhammer auch diese ganzen Athletiktests für Schwimmproben. Die könnte ich hier portieren. Natürlich, wenn irgendwelche Leute auf die Ideen kommen, wie einen irgendwie festzuhören oder dem so eine Art Schwimmboje zu basteln, kann ich meine weißen Würfel draufknallen. Ja. So. Am Ende des Tages soll natürlich irgendwie das Kind überleben, damit man mit ihm sprechen kann. Oder aber ich muss mir Plan B überlegen, wenn das Kind abgesoffen ist, wie ich dann trotzdem quasi die Gruppe auf die Häscher lenke. Ja. Ja, und die Frage ist, also eine Möglichkeit wäre ja sozusagen, jetzt gedacht, dass das Kind sozusagen Schaden nimmt, zum Beispiel das halt quasi ins Koma fällt oder so, wenn es halt ertrunken ist, aber gut, das ist dann ja auch schlecht, wenn es doch sprechen können muss. Ich glaube, es muss nicht sprechen können. Ich glaube, es ist am Anfang noch ziemlich unklar, wie, was, wo. Dann wäre das nämlich durchaus eine Möglichkeit, dass... Ach nee, warte, jetzt fällt mir wieder, also sie kann, also das Kind ist, glaube ich, eine Sie, und sie kann bestimmte Sachen sagen, aber sie hat doch eigentlich keine wirkliche Sicht aufs große Ganze. Ja, also ich würde quasi darüber die Informationen, die die Spieler kriegen, steuern. Also wenn man es sagt, das wird auf jeden Fall überleben, ne? So jetzt im schlimmsten Fall quasi fünf Helden sind dann trunken. Und ja gut, also abgesehen was von den Helden mit denen passieren kann, denen konnte rein von der Theorie her natürlich auch irgendwas passieren, aber dann würde ich sozusagen, je nachdem wie gut sie es retten, entweder von einer reinen Basisinformation bis hin zu, dass das Kind halt noch in der Lage ist, vernünftig zu antworten und vielleicht auch nicht ganz so eingeschüchtert ist, dass ich darüber das sozusagen steuere, dass der Erfolg der Helden auch Auswirkungen hat. Kann ich machen. Ja, ja. Das wäre jetzt so meine Zustimmung. Sicht der Dinge, ja. Gut. Weiter eine Handlung. Das heißt, die Spieler verfolgen dann quasi die Spur des geflüchteten Kindes zurück und man landet bei, ich sag mal, dem Haupthandlungsort des Abenteuers, und zwar eine kleine Burg, ja, den Bergfried, und direkt vor der Burg eine Art kleines Dorf, ich glaube, es sind so 6-7 Hütten, wo halt so die Bediensteten der Burg leben. Ja. So, dann gibt es im Prinzip grob zwei Richtungen. Entweder die Spieler merken jetzt irgendwie, dass irgendwas in der Burg passiert und sie wollen sich halt irgendwie zur Burg Zugriff oder Zugang verschaffen. Ja. Das Abenteuer bietet aber auch diverse Hintergrundinfos und Verflechtungen von Leuten, die in diesem Gesindedorf leben. Da ist die Möglichkeit, mit verschiedenen zu sprechen, sich da irgendwo einzuquartieren. Und von der Idee her geht es halt darum, dass quasi die Spieler müssen sich ja irgendwie überlegen, wie kommen sie in die Burg rein. Entweder einfach durch reinschleichen, also was schwierig ist, wegen der Mauern und es gibt nur einen gesicherten Zugang. Ja. Oder aber man kann versuchen, irgendwie an den Außenseiten hochzuklettern oder solche Geschichten. Oder aber erstmal Informationssammlung im Dorf und dann irgendwie Auskundschaften der Burg. Ja. So. Ja, was ich mich gefragt habe, warum versuchen Sie nicht direkt in die Burg zu gehen? Ist möglich. Also in der Wiki Aventurica gibt es ja diverse Rezensionen zu dem Abenteuer. Und da meinten einige, ihre Heldengruppe ist direkt straight auf die Burg zugegangen, hat gesagt, sie sind eine Gesandtschaft und sie würden gerne übernachten. Ja. Das habe ich mir auch so gedacht. Was hält die Leute eigentlich davon ab, das so zu machen? Gar nichts. Ja, okay. Und dann sparst du dir den Teil. Ja, weil der ist ja nicht unausführlich beschrieben, deswegen wundert mich das. Also, hätte ja sein können, dass es tatsächlich strenge Kontrollen gibt und dass nur Bedienstete da drauf kommen. Und nein, es gibt eigentlich wirklich strenge Kontrollen. Die Idee ist, sich halt entweder irgendwie durchzublaffen. Ja. Mit hier, wir sind eine adlige Gesandtschaft oder irgendwie sowas. Oh, man kann ja auch versuchen, dort Anstellung zu finden oder so. Oder das? Tagelöhner. Also, ich meine, das Abenteuer gibt eine einige Auflistungen an Möglichkeiten, wie man da reinkommt. Bleibt aber natürlich jetzt in Ermessen des Spielleiters, wie er das Ganze handhabt. Ja, ja. Ja, klar. Also wenn man irgendwie einen adligen Krieger dabei hat, jetzt im DSA-Sprech zu bleiben, dann wird er natürlich da an die Haustür marschieren und sagen, hier, ich bin Alrik vom Fluss. Mir gehört jetzt diese Burg. Oder mir gehört die Burg nebenan, ich komme mal zu Besuch. Dann wird er wahrscheinlich auch reingelassen. Ja. Bei Warhammer 3. Edition gab es eigentlich die Idee, dass man hat ja so ein Starttier, also Kupfer-, Silber- oder Gold-Level. Ach so, ja. Und dass wenn man sagt, so, wenn da jetzt 4 Rattenfänger ankommen mit Kupfer-Level, dann werden die natürlich nicht reingelassen. Wenn aber irgendeiner dabei ist, der irgendwie als Charaktertrade adlig hat oder irgendwie aus einem Goldtier kommt, weil er ein Superhändler ist, dann ist das höchstwahrscheinlich, dass der sich da auch reingequatscht kriegt. Ja. Ja, denke ich auch, bei Warhammer könnte das tatsächlich interessanter sein, weil da würde ich auch nicht davon ausgehen, dass man auf die Burg zwingend draufkommt. Also zumindest, dass man es so designen könnte, was ich auch machen würde, weil das ist ja durchaus ein spannender Part. Richtig. Ich möchte nochmal, darf ich aufs Klettern mal ganz kurz eingehen? Bitte. Das ist mir ein innerer Zwang. Also ich erkläre mal den Rahmen. Ja, während man sich während man quasi der Spur folgt, die das Kind zurückgelassen hat, als es seinen Häschern entkommen ist, bewegt man sich ja durch den Wald. Und während man jetzt dieser Spur folgt, gibt es eine Stelle, wo man auf einen Baum klettern könnte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nein. Also, es ist tatsächlich so, das Wichtige ist ja, dass man von diesem Baum, wenn man ihn erklettert hat und es geschafft hat, das Einzige, was man sieht, ist die Spitze eines Bergfrieds. Und nun vermute ich mal, wenn man aus dem Wald herauskommt, sieht man auch die Spitze eines Bergfrieds, vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, wenn man denn das macht, auch so ein Baum für Klettern, was jetzt nicht das Blödeste ist, kriegt man schon mal überhaupt nichts. Aber auch gar nichts. Dazu muss man aber, wird in der Mechanik hier vorgeschlagen, insgesamt 4 Kletterproben zu machen, um hochzuklettern. Naja, genau. Wenn man sie mit weniger als 7 Punkten verfehlt, dann ist einfach der Baum zu wenig Äste und man kommt nicht weiter. Mit mehr als 7 stürzt man da runter. Gut, soweit so gut. Wenn man es dann tatsächlich also geschafft hat, diese äußerst, glaube ich, nicht ganz leichten Proben da hochzukommen, wird man also mit nichts belohnt. Und dann erfährt man aber auch, dass man 4 Proben braucht, um runterzuklettern. Also großartig, das ist typisch DSA. Also quasi Spieler werden klein gehalten und gute Spielerideen werden auch nicht belohnt. Das ist, finde ich, sehr schlecht. Ja, man könnte auch das Ganze vorab mit einer Klugheitsprobe regeln, die einem sagt, ja, du würdest da aber nicht viel sehen, weil die Mauern relativ hoch sind und die Burg auf einem leichten Berg liegt oder so. Hätte man das auch gegessen und diese ganze unnötige Würfelei, die tatsächlich ich auch als unnötig empfinde, gespart. Ich kann ja noch eine kleine Geschichte anfügen. Bitte. Ich war mal mit meiner Freundin in Wernigerode. Ja. Und da gibt es das Schloss Wernigerode. Und das ist auch auf so einer Anhöhe ziemlich malerisch gelegen. Und irgendwie wollten wir da zu Fuß hin. Und davor war so ein kleines Waldstück. Und wir sind, glaube ich, 1,5 Stunden durch diesen Wald geirrt. Und da konnte man auch immer durchs Blätterdach irgendwo den Bergfried sehen. Ja. Aber das hat uns nicht geholfen. Okay. Da habe ich mich waldläufermäßig total... Irgendwann sind wir dann in ein Wohngebiet rausgekommen und da ging dann die Straße hoch. Ja. Also das Erste, was ich meinen Spielern sagen würde, ist, wenn das Ganze jetzt auf einer Anhöhe liegt, die Burg, und höher ist als die Bäume, würde ich vielleicht darauf hinweisen, weil ich glaube, das haben sie dann einfach nicht so mitgekriegt, weil sonst würden sie diesen Vorschlag nicht machen. Weil die sind ja auch nicht grenzdebil, sondern denken wahrscheinlich, dass die Bäume von der Höhe ausreichen würden in ihrem Vorstellungsraum. Richtig. Also, ja, auch die Charaktere sind nicht blöd, insofern lässt sich das vorab klären. Oder zweite Möglichkeit, ja, mein Gott, dann sind sie halt da oben und können halt vielleicht schon mal die hintere Seite des Grundrisses der Burg erkennen. Das ist ja eine ganz kleine Information, die wird jetzt auch nicht dazu führen, dass der Plot sofort gesprengt ist. Also, ja, oder da es gibt eine Stelle, wo man sehen kann, wo das Mauerwerk irgendwie so ein bisschen grober ist, wo vorgeschlagen wird, wo man in die Burg eindringen kann, wenn man auf der Außenseite hochklettert oder so. Wenn man die Stelle von da aus schon sehen könnte. Ja, zum Beispiel, ja. Also, dass man durch 4 Kletterproben darauf vorbereitet wird, dass man halt nochmal 4 Kletterproben und noch eine um 15 erschwerte Wahrnehmungsprobe, finde ich, dann könnte man so eine ganz Winzigkeit an Belohnung rausrücken. Sehr gut. Also, das heißt... Wahrscheinlich kommt auf dem Rückweg dann das Säbelzahn-Eichkätzchen und macht die ganze Gruppe fertig. Weil keiner zurücksteigen kann. Ja, also, zurückgestreichen. Das heißt, die Spur führt quasi auf die Burg. Und man hat entweder einige Sachen schon vom Kind erfahren, oder aber jetzt ist quasi der Teil, wo sich so der Hauptplot entfaltet und der Spielleiter aber auch durchaus quasi abwägen muss, wie das Ganze jetzt durchzuführen ist. Und zwar der Hauptplot ist folgendermaßen. Auf der Burg wohnt ein Adliger, der schon ein bisschen älter ist und dem es nicht mehr so gut geht. Und der kam halt irgendwie auf die Idee, dass ihm irgendwelche Alchemisten jetzt irgendwas zusammenbrauen sollen, um ihn wieder zu verjüngen. Ja. So, dafür hat er diverse Alchemisten sich damals kommen lassen. Die haben aber irgendwie gesagt, kann ich nicht oder ist zu teuer oder haben gemacht und sind wieder abgehauen. Also klassisch Berater. Bis er dann einen Alchemisten sich geschnappt hat und auch, ich glaube, seine Schwester als Geisel und gesagt hat, hier, ich belohne dich reich, wenn du mir das machst. Und der Alchemist dachte sich dann hier, ich sage einfach Folgendes, ich brauche kleine Kinder, mit denen ich Experimente mache, weil er dachte, darauf lässt sich der Adlige nicht ein und lässt mich wieder abhauen. Falsch gedenkt, der Adlige hat dann quasi Kinder aus dem nahen Dorf entführen lassen. Also aus dem nahen Dorf? Ich meine ein weiteres. Okay. Weil das Dorf direkt vorne, da wohnen irgendwelche Gesinde. Ja, es war auch gerade sehr klein, deswegen frag ich nochmal nach. Ich meine, es ist ein Nachbardorf. Später taucht dann auch noch der Vogt und die Dorfbevölkerung mit Mistgabeln auf. Könnte man sehr schön abschließend umsetzen. Ja. Im Sinne von, die Kavallerie taucht auf. Ja, im Sinne von, die Helden haben es geschafft und werden jetzt nochmal durchgeprügelt. Richtig. Würde zumindest zu Warhammer passen. Würde zu Warhammer passen. Machen wir dann aber beim Warhammer-Ende. Ja. Also, Kinder wurden entführt, befinden sich momentan im Keller, werden komische Experimente an ihnen durchgeführt. Der Alchemist ist quasi, steht auf dem Cover und wird dann im ersten Moment natürlich auch als der Bösewicht verkauft. Ja. Ist aber eigentlich auch der durch die Geiselnahme seiner Schwester dazu getrieben wird, das Ganze zu tun. Der eigentliche Bösewicht ist der durchgepeitschte Adlige. Ja. Der hat seine erste Offizierin, die Hauptfrau, ist auch ein bisschen genauer beschrieben. Das ist so quasi der klassische Subbösewicht. Ja. Der auch dramatisch hardcore ist. Aber nicht so der Hauptantrieb, die Hauptantriebsfeder, also der klassische Guy von Gisborne. Mhm. Und dann noch eine Schar an Wächtern. Und als Besonderheit noch, gibt es im DS-Abenteuer, haben die irgendwie noch 3 Orks angeheuert. Jawohl. So, die 3 Orks müssen wir natürlich cutten. 3 angeheuerte Orks im Imperium gibt es nicht. Möglichkeit wäre, also die Idee ist ja, das sind nicht normale Wachen, die für ihn arbeiten, sondern die sind quasi noch so eine Spur Geheimpolizei brutaler. Also wenn die irgendwelche Sachen machen, dann hauen sie auch irgendjemand tot dabei. Die sind quasi nicht so in diesem moralischen Kontext. Das heißt, die Idee wäre, entweder ich nehme, ersetze sie durch 3 Oger, die werden als Söldner im Imperium angeheuert, oder ich sage, das sind 3 Söldner aus Kislev, oder ich nehme 3 Söldner aus Tilian. Ja. Die halt so viel gesehen haben in ihrem Söldner- und Kriegerleben, die sind durchaus nicht zimperlich. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt vermutet, dass man so in Richtung geht, würde jetzt vorher mal auch passen, irgendein Chaoskult oder das, weil es sonst immer ein Chaoskult ist. Ich wollte gerade sagen, weil es sonst immer ein Chaoskult ist, würde ich den eigentlich einfach mal komplett weglassen. Okay, ja, ist auch eine Möglichkeit. Weil die ganzen Experimente, die an den Kindern durchgeführt werden, werden im Abenteuer landet man auch mal irgendwann mal im Labor und sieht da auch lauter crazy Sachen. Und da passt halt wie Faust aufs Auge, dass ich sage, der experimentiert mit Warpstein. Oder wie es die Gelehrten Morsstein nennen, also Teile des Mondes, weil sie irgendwie glauben, sie können das Ganze kontrollieren. Der normale Warhammer-Spieler wird natürlich auch sofort an einen Chaoskult denken, aber es gibt keinen Chaoskult, es gibt einen Wissenschaftler Und die imperialen Alchemisten oder die, die es nicht besser wissen, meinen wirklich, dass sie damit irgendwas Tolles anstellen können. Was ja bei denen auch unter dem Stein der Weisen läuft. Ja, ja, richtig, stimmt. Das würde schon ganz gut passen. Und die Effekte, also die Kinder auch im DSA-Abenteuer, sind durch die Experimente gezeichnet. Ja, das eine ist zum Beispiel unheimlich schwach, das andere ist schon komplett weiße Haare. Das würde mit Warpsteinen sofort erklärbar sein, was mit den Kindern passiert. Also, das ist die Rahmenhandlung. Der Alchemist macht seine Experimente, der Burgherr ist bekloppt und er hat quasi seine Privatarmee. Und in seiner Burg im Niemandsland, wo auch seit 10 Jahren kein Hexenjäger vorbeigekommen ist, dann natürlich King of the Castle. Er fährt keine Direktsprechung sozusagen, was er da macht. Richtig. So, und bei Wiki Aventurica war halt beschrieben, es gab unterschiedliche Lösungsansätze. Die einen sind sofort in die Burg gegangen und haben alle umgebracht. Also die haben sich... Ich wollte gerade den D&D-Lösungsansatz vorschlagen. Also die Wachen sind ja nicht massiert alle am Tor. Ja. Also es ist durchaus möglich, die da zu überwältigen, dann rein und dann die nach und nach sich durch die Burg zu schnetzeln. Und die Burg ist aber auch wunderbar beschrieben. Ich habe eine Beschreibung für jeden Raum. Ich habe da die gemalten Floorplans, die ich mir in groß... Die sehen auch gut aus, ja. Die halt wirklich von Hand gemalt sind. Die Mauern sind total dick. Das heißt, der Wohnraum in dieser Burg ist also sehr, sehr begrenzt. Ja. Das heißt, es ist alles sehr dicht beieinander. Es ist von einigen Stellen angegeben, wenn man hier irgendwie Radau macht, dann wird das in den und den Nachbarzimmern gehört. Das heißt, man kann auch durchaus intelligentes Verhalten der Burgbewohner an den Tag legen. Ja, soll es aber nicht. Soll es aber nicht. Wieder eine schöne Passage. Man muss sich ans Original halten. Also das Verhalten der meisten Personen. Also erstmal wird hier noch über Computerspiele gelästert, dass dort die Monster im Nachbarraum einen nicht bemerken. Also da hat sich dann anscheinend auch viel getan. Jedenfalls wird vorgeschlagen, bei unerfahrenen Spielern sollen sie ruhig Gnade vor Recht gehen lassen und so tun, als seien die Burgbewohner alle etwas schwerhörig. Spielen sie jedoch mit einer erfahrenen Gruppe, dann sollten sie wesentlich härter sein. Auch wenn niemand mit Eindringlingen oder einem Angriff rechnet, so ist das Waffengeklirr und der Todesschrei des alten Bekannten aus dem Nachbarraum nichts, was hier irgendjemand etwas ärgerliche Ruhestörung abtun würde. Also man soll quasi erstmal die Neulinge, die sollen quasi sich da austoben können und schon mal das falsche Verhalten lernen. Wunderbar. Nee, also ich würde genau im ersten Raum, wenn genau das passiert, dann sollte aus dem Nachbarraum wer auftauchen, weil dann weiß der Neuling ja, ach, das hat ja Konsequenzen. Richtig. Dann gewöhnen sich dieses Verhalten erst gar nicht an, sondern agieren danach umsichtiger. Das kann man ja nur jemandem zeigen, indem man die Konsequenzen so schildert. Wenn ich von vornherein sage, ah, das ist ein Neuling, der muss jetzt alles sofort umkloppen oder so, dem darf nichts passieren, sonst findet der Rollenspiel scheiße. Nein, ein Rollenspiel wird oder könnte als Spaßquelle die Herausforderung finden und man sollte ihm nichts schenken, sage ich mal so. Weil man muss es nicht künstlich schwer machen, ja, aber man sollte zumindest eine kleine Konsequenz haben. Sollte nicht die 18 Ogre-Armee dahinter sein, aber wenn jetzt einer im Nachbarraum ist, dann sollte der auch ruhig mal rüberkommen, weil dann weiß man sofort, aha, das ist Rollenspiel. Richtig. Rollenspiel kann jetzt auch das, was moderne Computerspiele können. Sogar DSA. Ja. Naja, sagen wir mal so, Computerspiele haben sowas wie eine... Also über die Jahre wurden ja dann auch so Sachen wie Hörreichweiten und Beobachtungsreichweiten eingeführt, ja, die dann auch Auswirkungen haben auf die Gegner. Also ich kann mich noch an Dragon Age erinnern, was ja noch nicht durchgespielt habe, wie schon in diesem Podcast erwähnt. Da musste man dann auch einmal in ein Gefängnis vordringen. Und wenn man dann da zu viel Radau gemacht hat, war plötzlich auch Alarm und alle sind gegen einen vorgegangen. Das war nicht angenehm. Richtig. Da hatte man auch quasi fast keine Chance mehr. Ich musste da auch neu lagen. Richtig. Also das war ja so mehr so ein geskriptetes Ereignis mit, wenn Alarm ausgelöst wird, dann passiert X. Ja, genau. Also ich will sagen, das ist jetzt nicht so, dass das überhaupt nicht im Computerspiel existieren würde. Man kann es natürlich auch noch viel genauer definieren. Gerade im Computer kann man sowas gut definieren. Richtig. Ja. Und ich würde es halt auch nicht davon abhängig machen, wie neu oder wie alt wie erfahren jemand ist, sondern immer, es ist blödsinnig, dass man jetzt Schleichenprobe verpatzt, die komplette Burg wacht auf und ist kampfbereit und dringt offen in einen Raum vor. Das ist genauso Blödsinn, wie dass die alle schwerhörig sind. Richtig. Man sollte dazwischen einen Mittelweg finden, und zwar für alle Fraktionen. Richtig. Ja. Gut, also der Hauptplot ist hier relativ frei. Also wie gesagt, es gibt die D&D-Methode mit Waffen frei und wir stürmen jetzt den ganzen Laden. Oder aber wir schleichen uns ein und geben uns jetzt als Gesandtschaft aus, werden dann zum Abendessen eingeladen, lernen die Leute kennen und fangen dann an, nachts, schlafwandelnd, schleichend durch die Burg zu schleichen, um rauszufinden, was los ist. Ja. Hat dadurch natürlich auch wesentlich mehr Möglichkeit, mit allen Leuten zu sprechen und auch in Ruhe zu sprechen. Oder aber man hat jetzt eine Bauergamer-Gruppe und sich im Ort oder im Gesindequartier da einquartiert und versucht dann nachts irgendwie mit Elementar-Djinn sich durch die Burgmauern zu zaubern oder irgendwo hinten hochzuklettern oder hochzufliegen als Magier, um dann quasi von oben einzudringen. Ja. Also diesen Schleichansatz. Ja. Mit Kommandogruppe, wir versuchen jetzt nachts irgendwann oben die Mauer hochzuklettern und dann einzudringen. Achso, das Eindringen, ja genau. Darüber, also das ist relativ freigehalten. Genau, das ist ja auch durchaus dem Abenteuer positiv anzurechnen. Ganz genau. So, dann ist natürlich die Idee, wenn ich nach und nach die Räume erforsche, dann kann ich unten irgendwann die Kinder befreien. Die Idee ist an der Stelle aber, also da wird auch die Wahl gelassen mit, wenn du es einfach haben willst, dann ist der Alchemist der Böse, der wird umgebracht und alles löst sich quasi in Wohltun auf. Oder aber die Version mit, du brauchst quasi die Hilfe des Alchemisten, um die Kinder zu retten und den Adligen zu stellen. Ja, genau. Wozu brauchst du den Alchemisten dann genau? Ich überlege gerade, wozu man ihn braucht. Irgendwas weiß er. Irgendwas weiß er, und er hilft einem, wenn man ihm vorher zusichert, seine Schwester zu befreien. Ah, okay. Also quasi da ist so dieser Game of Thrones-Moment, wenn sie merken, der Bösewicht ist eigentlich ein Bösewicht. Aber ich brauche ihn jetzt im Moment, damit er mir hilft. Ja. Und helfe ihm dann, um den richtig Bösen zu schnappen. Und werfe ihn erst danach aus dem Fenster. Richtig. So, ja, ich wollte sagen, also, es ist ja trotzdem noch der Alchemist, der sich an den Kindern vergreift. Und er könnte ja trotz allem, also es ist schwierig zu sagen, dass er in so einer Spielwelt in Realität nicht unbedingt böse ist, aber gut. Du hast es ja gerade auch, das kleine Böse gegen das große Böse sozusagen. Das kleine Böse gegen also das große Böse. Also wird einem hier nicht als tragisches Drama verkauft. Nicht allzu sehr, hoffe ich. Es wird einem die Wahl gelassen, ob man es einfach haben will oder kompliziert. Ja. Wobei ich würde die komplizierte Variante nehmen. Ja. Also, das ist ja sicherlich auch die spannendere, wenn sie denn Sinn macht. Grundsätzlich bei Warhammer, es gibt ja nicht gut und böse, sondern es gibt die Bösen und es gibt die richtig Bösen. Genau. Also selbst normale Hochelfen sind miese Wichser. Ja. So, auf jeden Fall, man bewegt sich halt durch die Burg, man macht Sachen, man kämpft vielleicht, man schleicht, findet die Kinder, befreit. Die Idee ist, dass sich dann irgendwie das dramatisch zuspitzt. Dass dann irgendwie das Labor des Alchemisten Feuer fängt und irgendwie, ich glaube, Hauptbösewicht, also Adliger oder die Subbösewichtfrau, dann irgendwie so eine Art Geiselnahme mit der Schwester des Alchemisten durchführt. Quasi mit Schwert am Hals und ihr werdet mich niemals leben kriegen oder solche Geschichten. Ich frage jetzt mal ganz vorsichtig, woher weiß die, dass die Spieler ein Interesse an der Schwester des Alchemisten haben? Wahlweise kann auch eins der Kinder als Geisel genommen werden. Okay, ja. So oder so. Da würde ich auf jeden Fall variabel reagieren, weil. Ja. Wenn die den Alchemisten bei Begegnung 1 getötet haben. Ich habe bei Sam Schwartz gibt es zum Beispiel so ein Mini-Abenteuer, was damit beginnt, wenn die Spieler auf dieser gesellschaftlichen Veranstaltung einen großen gesellschaftlichen oder großen sozialen Patzer begehen, dann. So. Ja, das ist ja ein guter Aufhänger, aber soll ich jetzt mich so lange warten und rausgehen, bis das passiert, oder was? Die Eingangsvoraussetzungen sind halbwegs klar, zur Not ein Kind nehmen. Okay, das kann ich. Also sagen wir mal so, es gibt die Möglichkeit eines dramatischen Finales. Ja. Und also quasi Burg brennt dann, gibt es auch ein Bild von der brennenden Burg, und irgendwie, wenn er dann irgendwie doch final merkt, er packt es nicht, dann stürzt er sich quasi in den Tod. Der Adlige. Der Adlige, ja. Wenn irgendwie der Geiselnehmer quasi die Hauptunterfrau ist, dann wird sie vorher noch ein bisschen kämpfen. Wichtige Frage noch. Denn ist das Abenteuer, das war jetzt das gesamte Abenteuer. Oder? Naja, genau. Dann, dann läuft man quasi mit allen und den Kindern irgendwie aus der Burg raus. Dann taucht, meine ich, der Vogt und die Dorfbevölkerung aus dem Dorf auf mit den entführten Kindern. Okay. Den muss man dann irgendwie auch noch irgendwie klar machen, dass die Kinder jetzt gerettet wurden oder dass der Alchemist nicht getötet werden sollte oder überhaupt die Gesamtsituation ist. Also es könnte, also sogar im normalen DS-Abenteuer ist es durchaus eskalierend beschrieben. Sekt. Und dann quasi die Festivitäten im Dorf sind dann der Aufhänger für den zweiten Teil von der Einstiegskampagne. Okay, ja, das macht Sinn. Ich will noch wissen, weil du hast ja gesagt, dramatisch Finale, wie jetzt das aussieht, ob es jetzt doch noch weitergeht oder nicht. Genau, da sollten wir auf jeden Fall natürlich den Aspekt in die Burg eindringen nochmal näher beleuchten, auch gerade für Warhammer. Und welche Möglichkeiten man hat, in Warhammer eine Mechanik zu etablieren, ab wann ist eskaliert, ab wann brennt die Burg oder versucht die jemand in Brand zu setzen oder ab wann nimmt man Geiseln etc. Richtig, also zuerst zum Eindringen wäre natürlich, also mit den Stadtwachen, also mit den Torwachen zu sprechen, dass die einen durchlassen und denen irgendwie klar machen, man ist jetzt eigentlich selber auch adelig und man würde gerne die Nacht schlafen. Das wäre quasi so eine einfache Charisma-Probe oder Charme oder List oder sonst was. Dann aber selbst den Burgherrn zu überzeugen, dass man eigentlich wirklich der ist, der man zu sein scheint, da kann ich durchaus auf die durch die Sozialmechaniken zugreifen. Da gibt es ja auch eine Fortschrittsleiste, wo man halt verschiedene quasi an einem Bankett teilnimmt und je nachdem, was man sagt oder wie man es sagt, quasi das Misstrauen des Burgherrn immer weiter steigern würde. Genau, das könnte man realisieren, ja. Und da könnten dann auch irgendwelche sozialen Charaktere... Muss man übrigens dran denken, das ist mir nämlich dummerweise bei meinem Warhammer-Abenteuer auch entschlüpft, dass natürlich je nachdem, was man da ist, zum Beispiel wenn man jetzt ein Zwerg ist, ist natürlich nicht so glaubwürdig, dass man ein menschlicher Adliger ist sozusagen. Zum Beispiel. Oder wenn man in Begleitung von Zwergen ist, kann das ja auch schon mal Abzug bringen etc. Also außer die Gruppe ist aus irgendeinem Grund besonders glaubhaft jetzt, dass der adlige Zwergenleibwächter oder was einem da so einfällt oder hat den Schmied mitgenommen oder was auch immer. Aber jedenfalls auf diese Konstellation würde ich dann schon mal quasi vorab überlegen, wie erschwere ich das sozusagen mit schwarzen Würfeln. Richtig. So eine Charmprobe. Das heißt da, also wenn man das Ganze sozial durchziehen würde, würde ich da eine Fortschrittsleiste machen und die Fortschrittsleiste ist quasi so die, das Misstrauen des Burgherrn. Ja, okay, genau, das ist gut. So, ich wollte noch gerade einen ganz ähnlichen Weg vorschlagen, den du noch nicht angesprochen hast. Man könnte auch die Burgwachen bestechen. Auch möglich. Ja, wie würdest du das regeln? Auch über Charme oder abhängig vom Geld? Ich glaube, es gibt sogar eine Aktionskarte bestechen. Ja. Also das Geld würde meiner Ansicht nach entweder einfach den Wurf verändern. Ja. Weiße Würfel obendrauf. Ja, so würde ich mir das auch vorstellen. Richtig. Bestechen jetzt quasi auch Charme am ehesten? Ja, aber dann wäre es List. Also List, Charisma als Fähigkeit, aber also List oder Charme ist immer so fließend. Lügen die Leute jetzt oder sind sie einfach nur nett zueinander? Ja gut, man wird hier nicht dahin kommen und sagen, ja, wir wollen euren Herrn am Runden übrigens. Richtig. Lässt uns rein gegen $3.50. Ja, nee, da hast recht, das wird wahrscheinlich eher List sein. Gut, das kann man dann zwar entscheiden, was sie dann genau vorbringen. Ich nehme es eigentlich immer fließend. Also List ist ja eigentlich so quasi das direkte Anlügen und Charme ist eigentlich irgendwie quasi die Leute zu überzeugen. Gleichzeitig ist Diplomatie aber auch eine Unterform von Charme und Diplomatie ist eigentlich nur das nette Wort für Anlügen. Ja. Also das, was die Person gesteigert hat, nehme ich in der Regel. Entweder jemand ist jetzt durch sein Überzeugen oder er ist einfach durch seine Hinterhältigkeit. Tatsächlich manchmal auch, weil je nachdem, der Spieler wird das ja auch anders spielen wollen. Richtig. Und zwar auf das, was er kann, besser. Richtig. Ja, okay. Akzeptabel. Was ist angenommen, wir haben jetzt das Bestechen. Das Bestechen klappt nicht und die Spieler schalten dann sofort auf Kampf um und dringen so ein. Oder der Bestechungsversuch erfolgt wahrscheinlich durch das geschlossene Tor. Oder? Wie würdest du das? Überlege, ich glaube, das ist aber so geschrieben, dass sie da an dem Tor stehen und das Tor tagsüber offen steht. Tagsüber, ja, okay, ja, gut. Ich denke mal, wenn sie in die Bestechung rein wollen, dann würde ich das aber trotzdem eher nachts machen. Oder kann man, das muss man sich ja tagsüber verstecken. Oder sie sagen sich, die Burg ist groß genug. Also die Burg ist innen tatsächlich sehr beengt. Also die Räume sind dicht an dicht gebaut. Also ich würde da eher versuchen, also eine Möglichkeit könnte ich mir gut vorstellen, halt im Dorf zu erkunden, wer da Nachtwache macht und die schon im Vorfeld zu bestechen. Das könnte man auch. Fällt quasi aber auch meine Idee weg, dass das Tor offen ist und dann gleich direkt zu Angriff übergeht. Na gut, man könnte halt noch versuchen, dass er das Tor öffnet. Also ich meine, durch überrumpeln, das ist durchaus möglich. Ja. Die Sache ist ja die, dass das Vordorf ist ja nicht einfach auch nur so da, sondern da ist ja noch eine Holzpalisade drum. Also die Haupt, der Bergfried und die Hauptburg sind halt so ein Steingebäude. Also, aber das, was am Dorf vorgebaut ist, da sind natürlich, also quasi rum in das Gesinde. So, das ist die Holzpalisade des Dorfes, das ist, ja, okay, verstanden. Also, aber vorne in den Holzbereich kommt man als normaler Reisender auch ganz normal rein. Ja. Also da wird man vielleicht beäugt, aber man kann, da ist halt nicht eine schwere Kontrolle. So. Alles klar, nee, ich habe schon gedacht, dass das hier das eigentliche Burggelände ist, sozusagen, dass das Dorf hier vorliegt, aber das Dorf soll das da sein. Jetzt habe ich das. Sehr gut. Alles klar. Sehr gut. Okay, na gut, also haben wir jetzt die Möglichkeit, sozusagen direkt durchs Tor mehr oder minder schon mal. Also wenn die Spieler sich was einfallen lassen, wie sie die quasi überrumpeln und da rein sind, bevor alles geschlossen wird. Ist noch ein sehr guter Weg. Feuer? Feuer im Dorf, ja, warum nicht? Hätte ich daran dachte ich jetzt nicht, aber genau, im Dorf einfach ein bisschen Feuer stiften, da können gut sein, wenn die Burg so unmittelbar dann dran ist, dass da auch die Bediensteten der Burg helfen, die Wachen, und dann das Tor der Burg auch offen steht, unbewacht. Ein gewisser Zeitmoment. Ich meine, wir haben ja. In dem Gedränge würde sich bestimmt eine Chance ergeben. Also gute Idee, aber die Frage ist. Wir haben ja in unserer Orheimer-Gruppe einen Feuerzauber und den Spruch geprägt, wenn man ein Streichholz ist, wenn man ein Feuerzauberer ist, sehen alle Probleme wie Streichholz aus. Ja. Wenn man irgendwas anzünden kann, der muss ja nur irgendwo ein strohgedecktes Dach sehen, da geht es schon mit dem durch. Der muss nur eine Taube sehen, glaube ich. Eine Taube, ja. Oh, da wirst du dich freuen, dass die Taube dient übrigens als Beispiel für misslungene und gelungene Wahrnehmungswürfe. Ach so. Und okay, also das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, eine Ablenkung zu schaffen, sodass die Leute von der Burg aktiv versuchen, dem Dorf zu helfen. Oder umgekehrt, man kann auch die Burg anzünden, sodass die Dorfbewohner da beim Löschen helfen. Also da kann man so viel Verwirrung stiften, dass man in diesem Moment... Ja, Burg anzünden wird so ein bisschen schwierig. Da musst du genau, durch den Feuermagen ja nicht, ne? Da muss irgendwas, ich glaube, er muss irgendwas sehen oder. Ja, gut, okay. Wir haben ja schon geklärt, auch von hohen Bäumen sieht man nichts. Richtig. Okay, also man muss ja irgendwas innen drin quasi fokussieren können, was dann Feuer fängt. Also die Idee ist jedenfalls klar, finde ich auch nicht schlecht. Genau, nee, meine Idee wäre noch, man kann natürlich auch Bedienstete im Dorf quasi, wenn man rausgekriegt hat, wer da was macht, überwältigen und dann quasi als deren Ersatz einspringen. Muss das der Torwache halbwegs glaubwürdig verkaufen, wäre dann wieder Listsache. Richtig. Und ja, meine Schwester ist leider krank, hat deswegen mich geschickt, aber die kennen sich ja alle gegenseitig, deswegen kann das auch Sprich sein. Und man kann natürlich auch eine Geschichte, und ich komme aus dem Nachbardorf und sie hat mich extra hergerufen, weil sie die Knollenpest hat. Oder was sind das nicht da also ist alles möglich. Man kann sich auch als Bedienstete einschleichen. Ja, ein paar Möglichkeiten so nennen, weil das ja quasi der Kern auch des Karnevalsthemas ist. Richtig. Deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus. So, okay, dann Möglichkeit 2. Mauer erklimmen. Ich meine, an irgendeiner Stelle ist angegeben, dass irgendwie auf der Rückseite gibt es einen Bereich, der nicht so 100% überwacht wird. Und da wäre halt die Möglichkeit, also es ist eine Burg, und das heißt, die Fenster sind im Prinzip nur so schmale Schießscharten, ja, sodass man da gar nicht reinklettern kann, sondern man muss halt wirklich komplett oben auf die Burg raufklettern. Ja. Auf den Wehrgang, da dann auf die Wache aufpassen und könnte dann von oben in die Burg eindringen. Ja, gut, das lässt sich bei Warmer relativ auch leicht über die Symbole der Würfel regeln. Richtig. Da müsste man dann aber auch wirklich bei Warmer sagen, hier, das sind so ein paar, ich muss auch 2 Proben oder ich brauche 3 Proben, bis ich da hoch bin, dass man das so auf Level macht. Und dann halt überlegen. Ich will auch irgendwie Klettern und Heimlichkeit noch kombinieren, glaube ich. dass ich einmal auf Klettern gucke, komme ich da hoch, gut und genau. leise. Und einmal, beziehungsweise ja, und Heimlichkeit, komme ich da auch unbemerkt und leise hoch. Richtig, wenn man dann oben noch die patrouillierende Wache hat, die da ab und zu vorbeigeht, dass man sich doch halbwegs noch verbirgt oder solche Sachen. Ja. Das hielt ich auch für sinnvoll. Okay. Das wäre Erklimmen. Ja gut, dann bei Warhammer, ich weiß nicht, bei DSA, haben Sie magische Möglichkeiten berücksichtigt? Naja, es gibt so eine Sache wie irgendwie mit einem Djinn losschicken, der das auskundschaften soll. Oder aber, dass ich so ein Elementzauber habe, womit ich einfach ein Loch in die Burgmauer mache oder solche Geschichten. Bei Pathfinder hatten auch mal die Aufgabe, eine Burg zu erobern, genau, und eigentlich auch zum Luftelementar verwandeln, bin einmal drüber geflogen. Das, die ja auch relativ durchsichtig sind, also das war eigentlich so eine Festung. Das war schon mal ganz gut, ja. Naja, die Sache ist. Aber das ist ja hier niedrigstufig. Aber es ist niedrigstufig, zum einen die andere Sache ist, ich hatte mal vor einer Weile einen Artikel gelesen, da ging es halt darum, so du lebst in der Fantasy-Welt und wieso bauen da die Leute Burgen? Wenn eine Harpie vorbeigeflogen kommen kann oder ein Drache oder irgendetwas, was ohne Probleme meine Burg überwinden kann, wie ein Zauberer, der sich durch die Wand zaubert, wieso zum Henker baue ich dann Burgen? Weil die Form gut aussieht. Weil die Form gut aussieht. Das heißt, habe ich jetzt, keine Ahnung, in meiner Gruppe den Megamagier, der fliegen kann, dann sage ich halt, du siehst halt, dass oben in jeder zweiten Turmzinne siehst du eine Zwergenrune. Und ja. Zwerge haben das mehr als einmal gemacht, dass sie in ihre Befestigungsanlagen magieschluckende Runen eingebaut haben, um eben genau zu verhindern, dass irgendjemand durch Zauberei ihre Befestigungen kaputt macht. Ja, okay. Das heißt, ich könnte sagen, das Ding wurde vor tausend Jahren mal in der Grundfeste mal zwergisch angelegt, dass ich so ein Magiehemmnis habe. Also für D&D Pathfinder oder so hielt ich das für eine gute Möglichkeit. Für Warhammer, da vermute ich mal, dass die Gruppe die Möglichkeit gar nicht hat. Zum Beispiel. Ja, gut, genau. Das kann man natürlich mit Mauern oder so, also mit irgendwelchen Durchdringungszaubern bei Mauern oder so genauso machen. Richtig. Ich sag nur Stein zu Schlamm oder wie heißt das Ding? Auch schön. Ja, ne? Machst aber noch eine Burgmauer, gehst durch. Du musst aber vorher mit dem Statiker sprechen, ob das. Ja, wenn nicht, hast du alles zusammen. Ja, Plot gelöst, wir gehen wieder. Plot gelöst. Es ist. Ja. Na, auf jeden Fall, wenn ich dann, auch wenn ich jetzt so eine Kampflösung habe, kann ich mir eine Fortschrittsleiste bauen. Und bei jedem guten Schleichspiel gibt es ja das Alarmlevel. Quasi die Patrouillen, meistens gibt es sowas wie einen gelben Kreis und dann einen roten Kreis und dann sind alle Wachen in heller Aufregung. Ja. Und so könnte ich zum Beispiel mir eine Fortschrittsleiste bauen mit Punkt 5 und Punkt 8. Und jedes Mal, wenn die Leute irgendwie laut Lärm machen, oder weiß nicht, laut Kampfstern oder genau Chaossterne würfeln und damit ein Regal umreißen, was dann irgendwie Radau macht. Und wenn das mitten in der Nacht passiert, dann mit den ersten 4-5 Sachen wird noch nicht so viel passieren. Aber dann, ab einem gewissen Level, werden sich halt auch die Bereitschaftswachen quasi bewaffnen und irgendwie anfangen, jetzt das Gebäude zu durchsuchen. Genau, also bei Warhammer würde ich auf jeden Fall auch mit Fortschrittsleiste auf jeden Fall arbeiten und genau, standardmäßig mit 2 Ereignissen. 5-8 oder 4-8 oder 4-7 oder wie legt man die auch machen will. Genau. Und aber auch mit offener Ereignisleiste, dass die Leute sehen, dass ihre Taten Ereignisse verursachen. Dann würde ich noch gerne das Warhammer-Ende ansprechen. Ja. Und zwar im DSA-Ende geht das Abenteuer davon aus, wenn die Spieler sich daran halten, was der Spieler dahin sagt, dann retten sie zum Schluss die Kinder aus der Burg. Der Hauptbösewicht hat sich irgendwie selber in den Tod gestürzt. Alchemist hat vielleicht überlebt, vielleicht nicht. Was ist mit ihrer Mutation? Können sie so überhaupt auf Aventurien fortbestehen? Na, sie haben ja noch keine Mutation. Ach so, schade. Das eine ist nur schwächlich, das andere spricht nicht, das andere hat keine Farbe mehr in den Haaren. Also die sind quasi nicht toll und die sind auch verändert, aber in Aventurien ist das ja alles gar kein Problem. Ja, was machen wir bei Warhammer? Bei Warhammer wird es interessant. Und zwar, was haben wir bei Warhammer? Wir haben zum einen Kinder, die mit Warpstein behandelt wurden und auch mehr als eine Mutation wahrscheinlich haben werden. Also die Sachen, die sie aufgelistet haben, plus mal hier noch ein Auge, was irgendwo rausguckt, wo es nicht rausgucken sollte. Dann haben wir einen toten Adligen, den man in seiner Burg abgefackelt hat. Das macht sich bei der Obrigkeit auch schlecht. Dann haben wir den Alchemisten, der mit verbotenen Substanzen experimentiert hat. Jawohl. Der entweder von der Nachbarsdorfbevölkerung gelyncht wird oder von jemand anders. Und ich habe die Spieler, die diese ganze Burg abgefackelt haben. Das heißt, gäbe es jetzt eine Gruppe Hexenjäger, könnten sie sowohl die Kinder alle in Gewahrsam nehmen und befragen, auch den Adligen, wenn er überlebt, als auch den Alchemisten, als auch die Spieler. Ja. Das heißt, klassisch Warhammer kann man als Gruppe eigentlich nur verlieren. Ja. Also selbst wenn man alles macht und alle rettet und den Bösewicht besiegt, man kann nur etwas weniger verlieren. Richtig, sollte man zusehen, dass man möglichst schnell weiterzieht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also genau, das kann man auf jeden Fall ein typisches, fieses Warhammer machen, ja. Richtig. Mit trotz, ja. Genau, für die Spieler ist es trotzdem ein Erfolg, wenn sie da wissen, wir müssen fiesen Alchemisten plus Adligen gestürzt, da man ja trotzdem sich ihren Spaß und ihr auch als Charakter wird ihnen trotzdem gut tun, sage ich mal. Richtig. Und als vom Setting her, wenn ich jetzt so eine einsame Burg mit einem Reichwald habe, da wird es x Kilometer in einem Umkreis kein Nachbarn geben, den das erstmal jucken wird. Genau, normalerweise ist man so schnell weg, dass das unbewohnbar ist. Richtig. Aber genau, der Vogt kommt ja noch vom Nachbardorf. Richtig. Der ist aber nun keine wirkliche Gerichtsbarkeit. Ja, richtig. Ja, das wäre das Warhammer-Ende. Das heißt, insgesamt lässt sich ziemlich sehr viel vom Abenteuer übernehmen. Wie beim Südland-Abenteuer gesagt, ich muss am Anfang halt die Namen anpassen. Meine Technik war, gleich einen Buchstaben nehmen, aber einen deutscheren Namen. Gleich anderes Buchstaben, genau. Bei den Kindern auch. Ja, das war übrigens auch das Wichtigste, was ich im Vorfeld meines Abenteuers gemacht habe. Ich habe mir eine Namensliste mit deutschen Namen ausgedruckt. Damit du spontan mit der Stadtbevölkerung dich werfen kannst, oder? Richtig. Sind auch 3 oder 4 von gefallen. Damit die nicht zu sehr, weil sonst merkt man auch sofort, ah, okay, den hat sich jetzt gerade ausgedacht. Ich dachte, die sind aus dem Abenteuer. Nee, die habe ich mir tatsächlich vorher, okay. Ich habe mir 50 Namen anzeigen lassen, davon die besten 10, 15 rausgeschrieben, damit ihr nicht. Genau, im Abenteuer gibt es an jeder Location auch immer 2 Namen, ne? Aber trotzdem verweist der denn ja auf irgendwen anders und der hat das und das gesehen. Und wenn er nachfragt, so, jo, dann braucht man halt mal schnell einen Namen. Also das irgendwie eine Namensliste machen, die zum Setting passt, wichtigste Tipp generell. Also ich habe es nicht gemerkt. Ja. Ich dachte, die wären aus dem Abenteuer. Habe ich alles richtig gemacht? Ja. Obwohl es einen ganz tollen Namen gab, ich glaube, den habe ich auch eingebaut. Da habe ich mich sehr darüber amüsiert, als der an meinem Bildschirm erschien. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Werde ich nachreichen. Damit würde ich eigentlich fast das Abenteuer abschließen. Wie gesagt, man kann sich immer noch beim Ulysses-Chat für 10 € besorgen. Ja. Ich muss auch sagen, also das Abenteuer an sich ist okay. Die Spielleiter-Tipps halte ich für kritisch. Und diesen Überbau mit der Spielsteinkampagne, den halte ich für nicht empfehlenswert. Sehr gut. Es setzt sich ja in folgenden Abenteuern um. Wenn wir irgendwann nochmal dazu kommen, das nachfolgende Abenteuer ist die Einsiedlerin und danach der Händler. Gibt es dort Haustiere? Haustiere? Weil das ist das Thema im nächsten Karneval. Oder ich weiß gar nicht, Tiere oder Haustiere? Tiere gibt's. Ja, aber wahrscheinlich nicht so zentral wie hier das Mauerelement. Eine magisch unbesiegbare Entität haben willst, die spielerisch. Da kann ich ja nur ein beliebiges dieses Abenteuer nehmen. Kutulu-Abenteuer, das geht auch. Ja, aber die Einsiedlerin wird noch aus Spielleiter-Sicht erklärt, dass ein unbesiegbares Monster, von dem die Spieler nur weglaufen können, eigentlich total cool wäre. Mhm. Also die würden mir beide noch als nächstes einfallen. Ja, da habe ich bestimmt auch viel Lob anzubringen. Ja. Genau, ich wollte noch erwähnen, es gibt noch ein anderes DSA-Abenteuer, in dem man in ein Schloss, eine Burg eindringen muss, nämlich die Attentäter. Ja. Ich spoilere mal so viel. Ich spoilere auch ganz schnell. Dass man quasi ins Kaiserschloss eindringen muss. Und genau. Und das ist da allerdings auch relativ, dieser Part ist relativ freigehalten. Also man hat am Anfang halt einen Part, wo man sozusagen gezwungen wird, etwas zu tun und das sich schlecht und oder quasi nicht dagegen wehren kann. Aber ab diesem Punkt ist das Abenteuer frei. Man muss halt auch in ein Schloss eindringen Genau, das ist sehr freigehalten. Man kann aber schon dann eventuell auch vorher in Erfahrung bringen, dass das gar nicht nötig ist. Also heutzutage kann ich mir vorstellen, dass das auch passiert. Damals war das echt so, dass das genauso geklappt hat, dass man da eindringt und dann so, da ist ja gar keiner. So ungefähr. Ja, aber dann muss man noch in quasi nochmal irgendwo eindringen. Also von daher, die Thematik ist bei die Attentäter auf jeden Fall drin. Und ich habe es damals als überraschend als sehr frei empfunden. Du hast doch der Spinnenwald sehr frei gefunden. Bitte? Der Spinnenwald, Auckland. Das war mein erstes Abenteuer einfach. Okay. Also die Attentäter, ich habe es jetzt nur mal einmal grob überflogen. Ja. Es hat beiliegend einen großen Farbplan der Burg. Der Kaiserburg oder der in Burland? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe mir nur die, gab es auch noch diverse Male bei eBay zu kaufen und auch sehr günstig. Ja, also 8-9 Euro. Es gab zwischendurch, glaube ich, auch nochmal einen Reprint davon. Du hast gerade Farbplan gesagt und das kenne ich nämlich nicht. Das war mal ein farbigen dabei. Plan der Burg. Ja, also mit Räumen und aufgemalte Teppichen und. Ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, bei alten Versionen nicht dabei. Das könnte dann tatsächlich ein Reprint gewesen sein. Ich glaube, es gab, der Reprint war eine Sammlung. Das Abenteuer, die Attentäter und noch ein anderes Abenteuer. Und das war der Reprint. Ich kann mal sagen, dass ich die Karte verloren habe. Gut, ist lange her. Da war ich echt. Das ist bestimmt 20 Jahre. Ja, okay, genau. Also, ja, jetzt gibt es kein Attack on Titans mehr, wo die Menschheit in einem Ring aus Mauern sich vor Titanen schützt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Vielleicht tun wir das nochmal ganz kurz nach. Und eine Fantasy-Sache, wo Mauern noch eine Rolle spielt, aus letzter Zeit, Pacific Rim. Ja. Genau, wo die Pazifikmauer oder die... Wo sich die Leute sozusagen einmauern wollen, die Küsten Mauern hochziehen wollen, damit diese Monster da nicht vordringen können, was sich aber relativ schnell als Fehlschlag entpuppt. Aber trotzdem wird ja auch kurz der Mauerbau gezeigt. Das könnte man eigentlich auch ganz cool thematisieren. Und Attack on Titans, da ist natürlich diese Mauer absolut zentrales Element. Dann erklär mal mit. Ich habe vorhin mir so die ersten 30 Seiten reingeschmissen und dachte, ui, krasse Scheiße. Ja, das ist auch schon Band 4. Genau. Also wir haben eine apokalyptische Zukunft. Die Menschen haben sich vor gut 100 Jahren hinter Mauern verschanzt. Das sind 3 50 Meter hohe Mauern. Genau, am Anfang haben die auf mich so gewirkt, als würden die eine Stadt einschließen. Tatsächlich muss die äußere Mauer aber einen Durchmesser von vielleicht 100 Kilometern haben. Okay. Also richtig groß sein. Genau, diese Titanen sind einfach Wesen. Sie sehen etwas aus wie hautlose Humanoide zwischen 3 und 15 Meter hoch. Die können halt diese Mauer nicht überwinden. Genau, die Menschen schicken ab und zu Expeditionen außerhalb der Mauern aus. Allerdings kehren diese äußerst selten zurück. Also im Prinzip gibt es da nur manchmal Überlebende, aber diese Titanen beherrschen halt die Welt draußen und die Titanen sind recht wenig intelligent, aber ihr Lieblingsessen sind offensichtlich Menschen. Ja, das merkt man. Genau, es gibt spezielle Kampftaktiken gegen die Titanen, die sind quasi nur im Nacken zu verletzen und zu töten. Genau, es gibt dann so Fluganzüge mit und dann haben die Leute so Schwerter. Allerdings, man schafft es vielleicht mal einen Titan zu töten, aber da sind dann so viele, dass man da dann trotzdem keine Chance hat. Und ja, das beginnt dann damit, dass sozusagen ein riesiger 50 Meter großer Titan plötzlich diese Außenmauer einreißt und diese sichere Zuflucht der Menschen zu bröckeln beginnt. Und ja, da fängt sich das an zu entspinnen. Genau, es müssen plötzlich Wege gefunden werden, wie kann man sich davor schützen. Man muss sich halt hinter die zweite Mauer zurückziehen, was das Gebiet irgendwie drittelt. Genau, es gibt sehr schön eigentlich so manchmal in den Mangas mittendrin so in-game Werbeplakate, wo man schon so merkt, ja, die Information, die dargestellt wird, ist vielleicht nicht so richtig. Deswegen bin ich mir auch noch nicht ganz hundertprozentig schlüssig, wie groß eigentlich diese Außenmauer ist. Okay. Ob das nämlich eventuell nur uralte Propaganda ist, die man da gesehen hat. Und oder ob mich der Eindruck, dass das viel kleiner ist, ob mich das einfach getäuscht hat in den Mangas. Oder naja, mal sehen. das entwickelt sich, man kriegt so nach und nach so Informationshäppchen und das baut sich dann aufeinander auf. Genau, man verfolgt quasi so zwei Hauptcharaktere, die wie Bruder und Schwester sind, obwohl, oder halt gute Freunde. Und der möchte halt sich gern diesen Forschern anschließen, die Außenwelt erkunden. Ja, aber dann kommen halt die Titanen. Also wie gesagt, ich habe mir die ersten 20 Seiten reingeschmissen und mit was für einem Gusto die Monster da, diese kleinen Jugendlichen aufschmampfen, entweder ihnen erst in zwei reißen oder Arme und Beine oder erstmal rumkauen und dann bleibt nur noch der Kopf übrig. Also die sind da sehr kreativ, was das Aufessen von Kindersoldaten angeht. Ja, auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Sieht, ja, ist auch hier ab 16 empfohlen, ist also nicht gerade ein Kindermanga, sag ich mal. Nee. Das ist schon, ja. Aber das muss irgendwie so eine Regel sein, dass bei irgendwelchen Endzeitkatastrophen, wo Riesenmonster auftauchen, so wie bei Neon Genesis Evangelion, dass irgendwelche Kinder immer abgerichtet werden müssen, die zu besiegen. Ja. Ja, mal sehen. Da gibt man ihnen wenigstens Kampfanzüge mit. Hier kriegen die einfach irgendwie so zwei Schwerter mit einem Kabel dran in die Hand gedrückt und eine Schuluniform und dann heißt es hier, lauf mal. Ihr seid fünf, da hinten ist ein Titan. Macht Action. Mal. Seid kreativ. Und dann sind die auch klassisch Battleship Yamato dabei mit, da kann jeder quasi gar nicht schon drauf warten, sein Leben für seine Gruppe zu lassen. Ja, okay, das macht der Anfang, ich hatte ihn vorhin auch gelesen, macht da den Eindruck, aber das ist durchaus differenzierter. Also man hat da so verschiedene Abschlussklassen und der Grund, warum die einfach so jung ist, weil natürlich die anderen, die älteren Grenzer, also es gibt nicht viel Überlebende halt einfach, ne? Die werden aufgefressen. Ja. Ja. Und der Dienst ist, er hat eine recht hohe Ausfallquote. Ja. Deswegen sind die alle relativ jung. Wenn die meinen, der Job frisst mich auf, dann meinen die das wörtlich. Ja, absolut. Ja, also sehr spannend. Also ich bin jetzt bei Band 4 und es gibt ja auch die Manga-Serie dazu, also die Anime-Serie. Die scheint auch sehr gut zu sein. Ich hatte vorhin mal einen Trailer gesehen, hat mich auch, war von den Bildern her noch ein bisschen besser als der Manga selber. Der Manga ist jetzt bei Band 15 im Japanischen. Jetzt hier auf Deutsch habe ich Band 4 vorliegen. Schreitet immer weiter voran und nach Band 4 oder Band 6, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dann wird es auch wieder politischer. Also erfährt man mehr über die Hintergründe. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Okay. Eben hat man erstmal eine große Angriffsreihe und Serie. Genau, und da ist man irgendwann durch. Ja, und vor allen Dingen, was mich jetzt geärgert hat, in Band 2 hat der Hauptcharakter irgendwie gedacht, ja, auch und mein Vater und der hatte irgendein Geheimnis im Keller, da muss ich unbedingt hin und das haben sie alles in Band 3 aber immer noch nicht geschafft hinzugehen. Da bin ich natürlich ganz großer Freund von. Ich lese, habe gerade Batgirl gelesen. Okay. Oder Batwoman. Ja, ich habe es gelesen. Jedenfalls ganz am Ende. Batgirl und Batwoman? Ja, das ist korrekt. Okay. Und jedenfalls ganz am Ende dann und das Finale lesen sie in Batman Nummer 18. Aber ich habe nicht Batman Nummer 18, ich habe nur die Serie Batgirl und Batwoman. Die habe ich mir auch noch ausgeliehen und keinen Cent dafür bezahlt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Klassiker, dass in den Mangas oder Animes hat der Vater von irgendjemandem irgendwas total Scharfes im Keller. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich angefangen es gibt ein altes PS3-Spiel und zwar die Valkyria Chronicles. Ja. Und das haben sie jetzt ich glaube das kam 2008 auf der PlayStation raus, das haben sie jetzt letzte Woche für PC auf Steam nochmal re-released. Das habe ich mir geholt, weil es als sehr gut empfohlen wurde. Es ist so ein strategie-rundenbasiertes Spiel. Aber wenn du deine Einheiten deines Trupps steuerst, tust du das aus der Ego-Perspektive. Und die haben dann halt so und so viele Punkte, wo sie hinlaufen können und dann haben sie einen Angriff. Das heißt, du spielst quasi ein Taktik-Spiel, wo du auch irgendwie quasi Zufallsergebnisse hast beim Schießen und Verteidigen und Deckung. Aber wenn du die Figuren bewegst, bist du in 3D. Also ich gucke mir das an, weil das die neue Mechanik ist, nach der sie auch Mortheim City of the Damned gebaut haben. So. Und es ist ein Anime und das ist irgendwie so eine Art Europa 1939 mit verschiedenen Staaten und das östliche Imperium greift jetzt so ein kleines Nebenland an, wo aber irgendwie jeder einen coolen deutschen Nachnamen hat und oder Vornamen. Und gleich am Anfang wird so eine kleine Stadt überfallen und dann sagt die eine, Mensch, lass uns mal in die Garage gucken. Was steht denn da? Ja, der Panzer von meinem Vater. Und dann springen sie in den Panzer, der Edelweiß heißt. Und es gibt nichts Schärferes, als ein japanisches Spiel zu spielen. Und der Panzer heißt Edelweiß und der hat auch so ein kleines Edelweiß vorne dran. Und die haben auch alle diese geilen bläulich-grauen Uniformen. Und die Frauen aber so eine Art bläulich-graue Schulmädchenuniform. Plus Platten, plus Panzerung und Sturmgewehre. Und da bin ich also hellauf begeistert. Ja. Deshalb klassisches Stilmittel. Mensch, mein Vater hat doch da mal was gebaut. Gucken wir mal in die Garage. Mensch, da steht da noch ein Panzer. Ja, ich werde es bei Warhammer demnächst berücksichtigen. Richtig. Statt Mensch, trag mir mal die Koffer. Mensch, guck doch mal in die Garage. Was kann denn sein, was dein Vater dir da hinterlassen hat? Vielleicht einen noch größeren Hammer, als ich ihn tun hatte. Richtig. Gut, ja, damit soll das gewesen sein. Ich habe schon verraten, im nächsten Monat ist das Karnevalsthema Tiere im Rollenspiel. Du hast einen Punkt vergessen. Pacific Rim. Ja, achso, den habe ich jetzt so ganz schnell angerissen. Also ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, als ich den Film gesehen habe und dann war die Idee, wir bauen eine große Mauer, ja. Da dachte ich, also, wie hirnrissig ist das denn? Also, ich habe ein gigantisches Monster und das Monster will bei mir rein und ich baue eine Mauer. Mauern gewinnen keine Kriege. Also, ob das Monster jetzt einen Tag braucht oder zwei Wochen, um durch die Mauer zu kommen, das hilft mir doch nicht. Ja, gut, die Theorie war wahrscheinlich, dass es da gar nicht rüberkommt, aber... So, und dann sind sie jetzt total überrascht, dass das Viech da nach 3 Stunden durchgebrochen ist. Was haben sie gemacht? Haben sie gewartet, dass er nach Hause geht, oder? Ja, vor allen Dingen muss man sich mal überlegen... Weil, was ist denn die Konsequenz daraus? Also erstens möchte ich gar nicht wissen, wie schweineteuer denn dieser Stahlmantel da ist, wenn sie da über tausende von Kilometern eine, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Meter hohe Stahlmauer errichten. Ich meine, oder Stahlbetonmauer. Die Mauer, wo haben sie denn die Mauer gebaut? Also erstmal an der Westküste von USA. Ja. Da haben sie komplett die Mauer hochgezogen bis Alaska. Ja, also ich würde schon von mehreren tausend Kilometern ausgehen. So, und was ist, wenn das Viech nicht nach links geht, sondern nach rechts? Ja. Na, wird es Mexiko und das ist nicht so schlimm. Dann. Nee, ich meine, es marschiert einfach erstmal nach Asien. Ja. Und da bleibt es dann, oder wie? Ja, ja. Also es war nicht so ganz durchdenkt. Ja, gut, man muss aber sagen, der Aspekt ist natürlich nur innerweltlich, das wird ja nur ganz kurz angesprochen, man weiß ja nicht genau, wo sie noch die Mauer bauen, aber es wird ja noch kurz der Charakter beim Mauerbau gezeigt. Ja. Ja, genau. Also ich sag mal, auf mich wirkt da, ich habe mich das auch gefragt, stimmt, aber es wirkt nicht total blöd, weil man ja nicht aus Sicht irgendeines Politikers, der jetzt sozusagen... Wo man ja genau weiß, da und da bauen sie die Mauer, das und das auch von sich davon, sondern man macht das ja immer nur aus der Sicht dieses relativ da keinen Einblick habenden Charakters und weiß nicht so genau, was die da eigentlich noch planen über diese Maßnahmen. Genau, man hört nur die Fernsehpropaganda und der Fernseher lügt ja. Richtig. Aber ich meine, in sich konsistent war es ja mit, die hatten quasi ihr Jägerprogramm, fand ich sehr cool, dass sie die Kampfrobotniks Jäger genannt haben. Und dann war ja die Idee so, die Jäger funktionieren jetzt nicht mehr, weil die Viecher werden immer größer. Also meinen wir, wir ziehen uns quasi aufs Landesinnere auf den Kontinenten zurück und wenn die dann irgendwo an der Küste landen, dann haben wir genug Zeit, die kaputt zu machen oder solche Sachen. Ja, genau. Dass quasi so die Küstenstädte aufgegeben wurden. Das hätte Sinn machen können, ja. Oder also das, vielleicht war es auch so gedacht, ja. Das war sinnvoll, so die Mauer als Heilmittel gegen die Monsters... Genau, aber da weiß man auch nicht, weil man das ja nur glaube ich, in so einem Fernseher gesehen hat, ob das quasi Propaganda war oder ob das tatsächlich so gedacht war. Also was man, also in dem Film erfährt man doch, dass das Jägerprogramm quasi eingestampft wird. Ja, das ist richtig, ja. Weil zu teuer. Genau, aber ich meine, das, was man über den Mauerbau hört und erfährt, also einmal sieht man halt den Charakter, das Bauen, klar. Richtig. Und auf der anderen Seite, die Informationen, die du darüber kriegst, sind aber alle vermittelt über das Medium Fernsehen. Richtig. Also wir sagen, das muss ja nicht in der Realität entsprechen, das kann ja, ist quasi gefilterte, durch das Fernsehen gefilterte Informationen. Die können natürlich damit auch was ganz anderes bezwecken wollen, hätten, haben oder ganz andere Ideen da gehabt haben, aber ja. Also kurzum, ja. Also ich meine, der zweite Teil ist angekündigt. Ja, ach, tatsächlich? Cool. Kann sein, dass du das auch schon gelesen hast, ja. Ich freue mich drauf. Vielleicht wissen wir dann, was aus der Mauer wirklich wird. Okay, ja, dann würde ich sagen, also hören wir uns wieder in Episode 35 des Greifendorf Podcast. Mal sehen, vielleicht mit Wünscht dir was, Blogger, oder dem Winter-OPC. Die ersten Preise werden verlost, zum Beispiel zum Nikolaus und zu Weihnachten oder auch zum Thema Tiere im Rollenspiel. Oder auf was ganz anderes. Tiere im Rollenspiel. Ja. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.